Also, du kannst auch mit anderen Personen sprechen, ja? Ja. Du hast dich ändert. Ja. Und ich finde mich da nicht so richtig ein. Also, ich bin doch praktisch eine andere Person, die sich mit dir wählt, ja? Ja. Mir finde ich nicht ganz klar, wie das in deiner Welt läuft. Wieso? Also, jetzt praktisch in so einer Art, Universum würde ich nicht sagen. Aber du könntest also mir erklären, ich kenn's leider, ja? Ja, wahrscheinlich schon. Du könntest mir sagen, also wie Sliden an sich funktioniert. Es gibt ganz unterschiedliche Arten zu sliden. Aha, es gibt unterschiedliche Arten zu sliden, okay. Okay, Nee, das ist eine Pause.